mir eine Waffe und ich töte dich. Nur sind nicht immer Menschen, die mich hier nerven. Manchmal will ich auch nur ein Monument bewerfen. Aber Politiker bin ich an die Schäbig. Sie regieren alles und jeden und dafür lebe ich. Was gebe ich dafür? Gerechtigkeit zu spüren. Nur leider lassen wir uns von blöden Medien verführen. Wir sind ausgeliefert und keiner will sich wehren. Zum Gegenteil, wir wollen uns eher stark verwehren. Ist auch normal, sie werden das Leben an den Qualen. Nur wer hat hier heutzutage noch die Wahl? Natürlich die Leute, die über uns regieren. Gerne viel mehr in ihr Business investieren, aber nicht in die Bildung und in die Pflege. Die Menschheit ist krank, ignorant und träge. Nur wem erzähl ich das? Ist ihnen doch egal. Für die Regierung zählt nur eine Zahl, und zwar die im privaten Geldspeicher. Wir sind schon arm und machen sie noch reicher. Geht schön arbeiten und bezahlt eure Steuern. Wenn ihr schlau seid, lasst ihr euch schnell feuern. Nehmt ruhig auf Kosten von unserem Staat, denn dieses Land wird zu unserem Massengrab. Nur wenige Menschen können mein Wort verstehen. Diese Menschen können das Ausmaß der Tragödie sehen. Der Rest trägt lieber an einer Illusion. Wahrnehmung störend wie Schlafmond. Irgendeiner fing an mit Menschen zu spielen. Derselbe fing an mit Menschen zu dienen. Ausgelegt um Profit zu erzielen. Ganz im Hintergrund. Ganz im Hintergrund. Gib mir eine Waffe und es wird gefährlich. Hab mein Gewissen ja drüber geachtet. Einen Stahlbord, drückt euch ein Fertig oder nagelt an die Wand. Gute Motive sind überall bekannt. 30 Geschossen, drückt euch ein Katzler und Kollegen. Ich lade nach und sehe, niemand ist am Leben. Klar, ich muss noch eine zweite Salve geben. Bis sicher ist, keiner kann sich mehr bewegen. Nicht überzogen, der Blut läuft über den Boden. Am liebsten hätte ich euch, wenn ich die Haut aufgezogen. Schnell gesalzen, dann exekutiert. Aber dank dem Kaliber sind die Schädel explodiert.